Yeah. Sanimus. Das bin einfach nur ich, okay? Ernst, albern. Stark, schwach. Fröhlich, traurig. Wenn du so viele Tränen vergossen hast wie ich, lernst du irgendwann zu lächeln, anstatt zu weinen. Auch wenn es dasselbe Gefühl ist. Okay? Ich erinnere mich in einsamen Nächten, wieso ich so reagiere bei ihren feigen Versprechen, die sie ohne einen Funken Reue einfach zerbrechen. Doch mir fehlt die Kraft, um mich selbst nur einmal zu rächen. Nun ist der Augenblick gekommen, wo du schweigst, wenn die schlechten Reden aufgibst, sie dein Geist geißeln und knechten. Nur Enttäuschung in der Hand hältst, wenn du greifst nach Gerechtem, dann lernst du statt zu weinen zu lächeln. So grinsig, wenn der Deutsche sagt, das muss wirklich nicht sein. In diesem Club käme er sich vor wie im Türkenverein. Er hätt zwar nix gegen Kanaken, kennt selbst wirklich ein Zwei wie mich. Und außerdem, dass ich eh verstehen würd, was er meint. Lache, wenn sie sagen, Animus, dein Name ist ein Kopf. Bruder, ich kenne dich von damals noch und jetzt so ein Ochs. Er denkt, ich weiß nicht, dass sobald ich geh, er sagt, dieser Schmuck macht voll ein auf die. Doch ich schwör es, bis zu stehen voll mit Stoff. Wünscht, ich könnte ihnen glauben, ihre Glückwünsche nehmen, statt durch die Fassade den Neid meiner Erfolge zu sehen. Der Geheimtipp meiner Stadt, sie schickt in mich in das Game. Doch kam ich an, muss ich sehen, dass keiner hinter mir steht. Und darum reagier ich niemals optimistisch bei Neuem. Braucht tausend Beweise, um mich nur etwas zu überzeugen. Dauerschleife Veranstalter mit den Plänen und Träumen wollen dich im Boot, lehnst du ab, dich schlecht reden bei Leuten. Und sowas nennt sie arrogant, wenn du nicht für sie Bäume hochkletterst bei ihren Ideen. Nur nix, statt dich zu freuen. Wenn Kanaken dir erzählen, einer von ihren Freunden wäre der krasseste Rapper und du grinst nur ohne es zu leugnen. Als ob mich damals interessiert hätte, ob Bräute Rap feiern oder das Cash bringt, ich seh nur den Teufel. Von meinem ersten Preisgeld bei einem Freestyle-Battle bis heute zerstörte Neid, was mich doch mit den anderen verbinden sollte. Wollte ein Vorbild sein, für meinen kleinen Bruder, aber Leute nerven ihn, denn ich bin sein großer Bruder. Und meine Mutter sagt bei jedem Streit zu meinem kleinen Bruder, benimm dich oder willst du enden wie dein großer Bruder. Lächel leblos, wenn Schlampe flirten, reden so strunzdumm, erzählen ihr Ex-Freund ging ihn fremd ohne Grund. Es sei das Schlimmste für sie, denn er hätte ne andere gebumst. Und im nächsten Moment flirtet sie selbst mit vergebenen Jungs. Grinse, wenn ich höre, wie viele runterladen im Netz dann zu mir kommen und sagen, Animus, du bist Chef. Und ich denk, du klaust im Koch auch nicht das Essen und bist dann so frech und sagst ihm noch, wie toll alles schmeckt. Und darum habe ich mich frei gemacht von Druck, Geld, Träumen. Ein Star zu seinen Erwartungen von mir und den Leuten. Mach Musik wie am ersten Tag, als ich Feuerwasser hörte. Und Animus entsteht erneut ab heute, okay? Das ist mein weinendes Lächeln, yeah. Nur mein weinendes Lächeln, okay? Ich hab keine Tränen mehr, nur ein weinendes Lächeln.